Du hörst die Aufgabe noch einmal. Liebe Freunde, heute habe ich Sebastian Puchstein bei mir im Studio. Wir wollen uns über seine Pläne für die Zukunft unterhalten. Hallo Sebastian. Guten Abend. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Du bist jetzt fertig mit dem Gymnasium und beginnst bald dein Studium, stimmt's? Ja, so ist es. Sag mal, wie war denn die Abschlussprüfung insgesamt? Die Prüfung war eigentlich gar nicht schwierig. Nur in Mathe hatte ich Schwierigkeiten. Naja, trotzdem hast du dein Abitur mit sehr gut gemacht. Erzähl mal, was möchtest du studieren? Ich bin noch am Überlegen. Früher wollte ich Biologie studieren und Lehrer werden, aber... Du hast deine Pläne geändert? Ja, ich möchte Medizin studieren und Arzt werden. Das dauert natürlich länger als ein Biologiestudium. Möchtest du nach dem Studium sofort arbeiten? Nein. Ich möchte zuerst für ein Jahr ohne Bezahlung in Afrika tätig werden. Sobald ich damit fertig bin, werde ich mit dem Arbeiten beginnen. Das ist ein schöner Gedanke. Weißt du auch schon, wo du gern arbeiten möchtest? Am liebsten würde ich gern im Katharina-Hospital arbeiten. Es ist in der Nähe von meinem Haus und ich kann zu Fuß hingehen. Ja, das wäre praktisch. Aber was machst du, wenn du keine Arbeitsstelle im Hospital bekommst? Dann bewerbe ich mich natürlich bei anderen Krankenhäusern, bis ich etwas finde. Vielleicht in einer anderen Stadt. Also, Sebastian, dann wünsche ich dir viel Erfolg und bedanke mich herzlich für dieses interessante Gespräch. Wir machen jetzt weiter mit Musik. Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Hörverstehens. Test 4.